Morning, my wonderful friends all over the world. Guten Morgen, unsere wunderbaren Freunde auf der ganzen Welt. Hope you're having a good day. Wir hoffen, dass ihr einen guten Tag habt. So, we've already mentioned verse 19, but let's read it again. Wir haben Vers 19 bereits erwähnt, doch lesen wir ihn noch einmal. Soon I will leave this world and they will no longer see me. Bald werde ich diese Welt verlassen und sie werden mich nicht mehr sehen. So he's talking about they, the people who live in the system of this world. Er sagt sie, er spricht also von den Menschen, die im System dieser Welt leben. But you will see me because I will live again. Aber ihr werdet mich sehen, denn ich werde wieder leben. And you will come alive too. Und auch ihr werdet lebendig werden. So, for me, in this context, it seems to say, für mich scheint es so, that Jesus is talking between the period of his death and then his resurrection. Als würde Jesus in der Zeit seines Todes und dann seiner Auferstehung sprechen. You know, because he said, I will live again. Weil er sagte, ich werde wieder leben. And you will come alive too. Und auch ihr werdet lebendig werden. So of course, you know, it could talk about the last day of the resurrection of the dead. Natürlich könnte es auch um die letzten Tage der Auferstehung der Toten gehen. When they will come alive too and the dead will rise. Wenn sie auch lebendig werden und die Toten auferstehen. And I accept that. Und das akzeptiere ich. But there are some Bible teachers that say that to live again, that talks about to become spiritually alive. Aber es gibt einige Bibellehrer, die sagen, dass wiederleben, lebendig werden, bedeutet, dass man geistlich lebendig wird. And I can see their point too. Und ich kann ihren Standpunkt auch verstehen. But the important thing is that Jesus is saying that we both will be alive together, you and me. Aber das Wichtigste ist, dass Jesus sagt, dass wir beide zusammen am Leben sein werden. Wir beide, du und ich. You know, once we understand that with Jesus there's always a hope and always a future. Wenn wir verstehen, dass es mit Jesus immer eine Hoffnung gibt, immer eine Zukunft gibt. You know, and the beautiful thing that the Bible talks here when he says, I live and you will live also. Und das Schöne ist, dass die Bibel hier sagt, ich lebe und ihr werdet auch leben. It's the Greek word zao. Es ist das griechische Wort zao. You know, which means a true kingdom life. Was ein wahres Königreichsleben bedeutet. So Jesus is promising us not only to be alive, but to have true life. Jesus verspricht uns nicht nur am Leben zu sein, sondern auch das wahre Leben zu haben. So I always like to make the difference between existence and being alive. Ich mache immer gerne den Unterschied zwischen existieren und am Leben sein. There are a lot of people existing today, billions of people all over the world. Es gibt heute viele Menschen, Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt, die existieren. But from a true New Covenant point of view, they are not really alive. Aber von meinem Standpunkt des neuen Bundes aus sind sie nicht wirklich lebendig am Leben. They exist. Sie existieren. Because the life that we are all supposed to live is a life in absolute abundance of the quality of Jesus. Denn das Leben, das wir alle leben sollten, ist ein Leben in absoluter Fülle mit der Qualität von Jesus. And that's the Greek word that Jesus used. Und das ist das griechische Wort, das Jesus benutzt. He says, you will come alive too, or you will live too. Er sagt, auch du wirst zum Leben erwachen, auch du wirst leben. So look how interesting. Schau, wie interessant. Jesus said, I will live again, and then you will also have that same kind of life. Jesus sagte, ich werde wieder leben, und du wirst auch die gleiche Art von Leben haben. So through the death and resurrection of Jesus, we all have access to abundant, victorious life of Christ. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu haben wir alle Zugang zu einem überfließenden, siegreichen Leben Christi. So here's my question. Hier ist meine Frage. After Jesus conquered death and sealed the finished work of the cross before the Father, nachdem Jesus den Tod besiegt und das Werk am Kreuz vor dem Vater versiegelt hat, are you actually living what Jesus said here that you should live? Lebst du tatsächlich das, was Jesus hier gesagt hat, dass du leben sollst? Are you alive or do you only exist? Bist du lebendig oder existierst du nur? It is so sad when I see how many Christians exist. Es ist so traurig, wenn ich sehe, wie viele Christen existieren. But there's something that makes my heart so glad over the last few years. Aber es gibt etwas, das mein Herz in den letzten Jahren so froh macht. That I don't think there's hardly a day when we don't get testimonies. Ich glaube, es gibt kaum einen Tag, an dem wir keine Zeugnisse bekommen. When people say to us something like that. Wenn die Leute so etwas zu uns sagen wie. Oh, Reinhard. Oh, Reinhard. I've been a Christian for 20, 30, 40 years. Somebody said to me 54 years. Ich bin seit 20, 30, 40 Jahren Christ. Jemand sagte zu mir, seit 54 Jahren. or over 50 years, I don't remember the exact number. Oder über 50 Jahre. Ich erinnere mich nicht mehr an die genaue Zahl. And this person said this. Und diese Person sagte Folgendes. In my whole Christian life, in meinem ganzen Leben als Christ, I never experienced true life, that's abundant life. Habe ich nie das wahre Leben, also das Leben in Fülle, erfahren. Now, since I've understood what happened at the cross and what Jesus did for me, seitdem ich verstanden habe, was am Kreuz passiert ist und was Jesus für mich getan hat, I enjoy this amazing life that I've always desired deep in my heart. Genieße ich dieses wunderbare Leben, das ich mir immer tief in meinem Herzen gewünscht habe. You see, this is exactly what Jesus was offering. Siehst du, das ist genau das, was Jesus angeboten hat. He says, listen, I'm going to go away, I'm going to die, but I will live again and you shall also live my quality of life. Er sagt, hört zu, ich werde weggehen, ich werde sterben, aber ich werde wieder leben und ihr sollt auch meine Lebensqualität haben. Every day that you don't experience abundant life, you have not lived the way God wanted you to live. Jeden Tag, an dem du kein Leben in Fülle führst, hast du nicht so gelebt, wie Gott es wollte. There are people who make this only an external thing, and I think that's sad. Es gibt Menschen, die das nur äußerlich anschauen, und das finde ich traurig. You know, they think an abundant life has to do with nothing else but with money on the bank account. Sie denken, ein Leben in Fülle hat nur mit Geld auf dem Konto zu tun. It has to do with natural success and making career. Es hat mit natürlichem Erfolg in der Karriere zu tun. And guys, even though while this is a part of it, that's not abundant life. Und Leute, auch wenn das ein Teil davon ist, ist das kein Leben in Fülle. Let me give you a very radical example for you to hopefully understand that. Lass mich ein radikales Beispiel geben, damit du das hoffentlich verstehst. There are prostitutes that are wealthier than a lot of Christians, and they don't have an abundant life, they have a destroyed life. Es gibt Prostituierte, die reicher sind als viele Christen, und sie haben kein Leben im Überfluss, sondern ein zerstörtes Leben. Yeah, but they are richer than Christians. Aber sie sind reicher als Christen. So, money doesn't make you and doesn't give an abundant life. Geld also schenkt kein Leben in Fülle. Always remember, it starts internally and expresses itself externally. Denk immer daran, es beginnt innerlich und drückt sich äußerlich aus. So you live a life of peace, you live a life of joy, no matter what you walk through. Du lebst ein Leben des Friedens, ein Leben der Freude, egal was du durchmachst. And as internally you live this abundant life, it will be expressed also in your circumstances. Und so wie du innerlich dieses Leben in Fülle lebst, wird es auch in deinen Lebensumständen zum Ausdruck kommen. Jesus came back from the dead with this abundant life and he wants you to have it. Jesus kam mit diesem Leben in Fülle aus dem Tod zurück und er will, dass du es hast. That's what he promised them right here. Genau das hat er ihnen hier versprochen. So take a little pause today. Halte also heute ein wenig inne. And say, Jesus, I don't want to limit your death and your resurrection. Und sage, Jesus, ich möchte deinen Tod und deine Auferstehung nicht nur darauf beschränken. Just to the fact that one day my sins are forgiven, I go to heaven. Dass mir eines Tages meine Sünden vergeben werden und ich in den Himmel komme. You paid the price that today I can enjoy an amazing life of abundance and victorious and peace and joy. Du hast den Preis dafür bezahlt, dass ich heute ein erstaunliches Leben in Fülle, im Frieden, Sieg und in der Freude genießen kann. And that's what I'm expecting today. Und das ist es, was ich heute erwarte. You know, when I understood this truth, this is what I did every day. Als ich diese Wahrheit verstand, tat ich genau das jeden Tag. I kept thanking and thanking and thanking him. Ich habe ihm gedankt, gedankt und gedankt. And I kept positioning my heart like this. Und ich positionierte mein Herz immer so. Jesus, because of you and what you did on the cross, I am blessed with this amazing life. Jesus, dank dir und dem, was du am Kreuz getan hast, bin ich mit diesem wunderbaren Leben gesegnet. And today I expect it to manifest in every area of my life. Und heute erwarte ich, dass es sich in jedem Bereich meines Lebens manifestiert. And as I appropriated it, I began to experience. Und als ich begann, es mir anzueignen, begann ich es zu erleben. See you tomorrow. Bis morgen.